In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, wir schreiben den 29. November 2019. Ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet, weil jetzt also die Gruppenstundentage waren und weil ich ein neues Handy habe, neues altes Handy. Ich habe mir ein Redmi, ein Xiaomi, manchmal kriege ich den Namen hin, manchmal kriege ich den nicht hin, Xiaomi, Redmi 3 und kein Xiaomi Redmi Note 3 und auch kein Xiaomi Redmi 3 Pro. Das ist alles total unterschiedlich. Und dann wichtig, wenn man wie ich da so eine Lineage OS, also ein anderes Betriebssystem, drauf machen möchte, was kein Google beinhaltet. Und da war eine schöne Anleitung, dass, hieß es, also erstens musste den Bootloader öffnen, nicht verschlossen lassen, irgendwie so. Das wäre aber schon die schwierigste Maßnahme. Das hat mich dann irgendwann beruhigt, weil das hatte ich eigentlich relativ fix im Griff. Und danach muss man ja Treiber installieren auf dem PC. Darüber macht man das am einfachsten. Man muss natürlich das Abbild des neuen Systems runterladen, also Technik-Krams, und dann muss man da noch ein Programm drauf spielen, das das Ganze installieren kann. Wo gehen wir jetzt her? Wir gehen jetzt daher Passanten entgegen, sei es drum. Aber es ist so ein Ding, glaube ich, wenn man es erstmal gehabt hat, findet man eigentlich Betriebssysteme ohne Google nett und man fühlt sich eigentlich ein bisschen unverfolgter. Das finde ich immer schön. Also entweder so oder ich habe ja noch irgendwie ein Android, das man nicht knacken kann. Da fühlt man sich dann irgendwann verfolgt und man denkt sich jetzt, aber werden alle Informationen an Android, an Google weitergegeben, also die Standorte und was auch immer passiert, das schießt ja alles irgendwie so zu Google. Und das fand ich nicht witzig. Ich meine, ich habe das jetzt selten benutzt, eigentlich ja für die Podcast-Aufnahmen und als Speicher für Hörspiele oder sonst irgendein Kram. Und das Handy, was ich jetzt habe, ist ein guter Kompromiss, um all das in einem Handy zu vereinen, was ich eigentlich so nutze. Also es hat zwei Karten, es hat 32 GB Speicher. Das heißt, also passt schon einiges an Hörspielen drauf und Medien. Man muss ja nicht dauernd sonst was für Hörspiele in der Masse drauf haben. Hauptsache, es passt überhaupt was drauf, dass man was anhören kann. Also ich habe normalerweise so 3 Hörspiele. Ne? Das sind dann so, vielleicht sind es 2 Gigabyte. Ne? Ne? So. Dann kommt ja natürlich der übliche Schmutz dabei, dann Fotospeicher und so weiter. Und da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, mich dafür zu interessieren, weil ich wollte eigentlich nicht unbedingt ein neues Handy, weil die alten funktionieren einfach. Ich habe, glaube ich, irgendwo halt gelesen, dass das Google, das ist ein LG oder der Google halt Handy, das Nexus 5, eigentlich einen integrierten Fehler hat, der irgendwann mal zutage kommt. Und auftritt und dann ist das Handy mit einem Schlag nicht mehr zu gebrauchen. Habe ich noch nicht anderswo gelesen und meins funktioniert noch. Aber ich kam dann, glaube ich, irgendwie so auf eine Internetseite. Und die muss ich mir auch mal speichern. Das ist eine Internetseite, die halt auch gebrauchte Handys hat. Und die Seiten, die ich bislang immer verwendet habe für gebrauchten Computerkram, der halt immer wunderbar funktioniert. Die hatten, glaube ich, die hatten ein paar iPhones. Alte iPhones für 300, 400 Euro. Oder irgendwie ein Fünfer für 160. Also alles so, muss nicht. Und ich habe auch eigentlich auch keine Ahnung, was das iPhone so kann, außer schick aussehen. Und was man mit dem deinem Android-Ding jetzt, oder Lynch, nicht machen kann, was das Apple-iPhone irgendwie so kann, außer Apple-Apps bedienen. Ja, und da stieß ich Gott sei Dank wieder mal auf so eine Seite. Die haben halt Handys in unterschiedlichen Formaten. Von sehr gut, also kriegst du halt auch teure, gebrauchte, kriegst auch neue wahrscheinlich. Und in Abstufungen gebrauchte. Und ich habe eins, was, ja, die sind manchmal auch, natürlich sind die unterschiedlich teuer, aber das schlechteste Qualität heißt nicht, dass das das billigste ist. Manchmal ist auch ein relativ gut erhaltenes noch günstiger als eins, was runtergerockt. Also die haben einen Unterschied, den benennen die Stil, ist glaube ich ganz schlecht. Oder ist ein Stähler, der das Leben hinter sich hat, ich weiß es nicht. Und keine Ahnung, was davor ist. Und ich habe halt irgendwie so ein Note 4 hat das wahrscheinlich so bekommen. Für 30 Euro oder was, das war schon sehr günstig. Und hatte gesehen, darauf kann man auch LinuxOS draufpacken. Und wie gesagt, da war eine Anleitung, die da hieß halt von wegen, ja, dies und das und jenes. Und der vierte Schritt, Ruhe bewahren. Das ist ein sehr sinnvoller Tipp. Ich hatte auch mal ein Handy, ich glaube, da wollte ich Linux drauf installieren. Hatte aber da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht geguckt, geht das überhaupt? Ich glaube, das ging mit dem Ding einfach nicht. Und dann hatte ich das halt alles gelöscht und wusste nicht weiter. Und hatte dann auch irgendwie keine Softwarepakete, mit denen ich dann irgendwas anderes mal eben aufspielen könnte. Und saß da von einem leeren Handy und dann war es halt unbrauchbar. Aber irgendwann, nach wenigen Monaten tat es auch überhaupt nicht mehr. Also als ich das nochmal versucht habe, da war es schon kaputt. Das war ja auch jetzt so ein 100-Euro-Handy, was ja, also irgendwann auch wirklich überholt ist. Also vor ein paar Jahren waren die Modelle, glaube ich, schon nach kurzer Zeit überholt. Und dieses Redmi, was ich habe, ist im Grunde technisch eigentlich noch nicht überholt. Ich habe da die 15er-Version von LinuxOS draufpacken können, die 16er nicht. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich relativ egal, welches System da jetzt drauf ist. Die großen Unterschiede kenne ich nicht. Mag sein, dass da unterschiedliche Apps eine Rolle spielen oder, also die Schnelligkeit ist es, glaube ich, nicht. Es ist ordentlich schnell, es macht bessere Bilder, soweit ich das jetzt gesehen habe. Zumindest auf dem Monitor sah es bislang besser aus als beim Google Nexus. Und das Nexus war schon schöner als das Firmennamen merken. Ne? Das ist total super. Blade V7. Aber ich glaube, das war noch nicht der Firmenname. Also irgendwo Light-Krams. Das ist das Android, was ich da so habe. Und da waren die Bilder wirklich nicht gut. Das sah ganz hübsch aus, aber das war es dann auch. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich damit eigentlich mache. Aber da könnte ich eigentlich die Hörspiele vielleicht drauf machen für unterwegs oder für die kurze. Das als Mediengerät einfach nutzen. Einfach keine SIM-Karte rein. WLAN wegen mir. Und ja, ne, dann kann man da Filme drauf gucken. Musik drauf hören, vielleicht irgendwie so, damit es irgendwie noch eine Relevanz hat. Also, es funktioniert ansonsten ja noch gut. Ja, also ich habe jetzt bei dem Handy hier zwei Karten, das heißt, ich habe von Netzclub halt noch, ich glaube, 30 Minuten telefonieren, 30 SMS und irgendwas 30 Megabyte Internet. Und eine Netzclub-Karte mit 550 Megabyte Internet und das hat alles kostenlos. Angeblich gegen Werbung, aber das kontrollieren die nicht, muss man nichts beachten. Das verlängert sich und verlängert sich und verlängert sich. Ja, und das reicht für mich komplett aus, im Monat ein bisschen zu telefonieren, dass man telefonieren kann. Ist schön, dann ein bisschen Guthaben kann man ja mal drauf spielen. Aber sowas brauche ich auch nicht sonderlich lange. Ja, und wenn du halt so ein Handy hast mit zwei Karten, kannst du halt sagen, die eine Karte übernimmt den Datenverkehr und das andere ist zum Telefonieren da. Und das konnte man bei dem Google Nexus halt nicht. Und da kommt die Königin entlang geradelt. Deswegen machen wir mal eine ganz kurze Pause, wenn sie nicht gerade auch noch in meinem Podcast vorkommen möchte. Ja, das war eine kleine Unterbrechung durch die Königin, die uns auf der Straße abgefangen hat. Und dann haben wir in der Zwischenzeit versucht, ein Schläfchen zu machen, haben gegessen und dann haben wir tatsächlich ein Schläfchen gemacht. Und dann war die Königin schon wieder unterwegs zum Konzert von Christian Steifen in Krefeld, nein, in Dortmund. Der ist zwei Tage hintereinander in Dortmund, wo sie auch übernächtigen wird. Und die Prinzessin hat davon gar nichts mitbekommen. Und solange ich auch nur von der Königin rede, weiß ich auch gar nicht, worüber ich rede. Das ist ja der Vorteil von den Kindern in niedrigem Alter. Hä? Hohes Alter, niedriges Alter? Ja. Ja. Ich glaube, ich habe gerade über mein Handy geredet. Ein unheimlich spannendes Thema für so einen Podcast. Und da habe ich inzwischen auch so eine Panzerfolie drauf. Also ich habe mir keine Hülle gekauft, sondern eine Panzerfolie. Dadurch ist das Ganze halt deutlich schlanker als das Google Nexus. Wobei, also wenn ich mir den Bildschirm angucke, scheint mir das von der Größe her ziemlich identisch zu sein. Aber der Bildschirm an sich ist kleiner als der beim Google Nexus. Aber es kommt eigentlich auch auf die Handhabung drauf an und deswegen finde ich den Unterschied jetzt nicht so sonderlich groß. Wenn die Videoqualität jetzt total super wäre beim Nexus, wäre das was anderes. Ist sie aber eigentlich nicht. Die ist, glaube ich, wirklich bei dem Xiaochong Redmi 3 besser. Ja. Und der Königin habe ich das Google Nexus angeboten, aber das Interesse ist einfach nicht da. Dazu ist es leider dann auch ein bisschen zu groß. Also zwei Handys kann man noch so verstehen und sie hat ja zwei Handys, ein sehr kleines zum Telefonieren und ja, eins mit einem deutlich größeren, also auch ein deutlich größerer Bildschirm als normal von Huawei, keine Ahnung was, zum Daddeln. Und ja, so ein größerer Bildschirm, das ist natürlich auch eigentlich immer schön was Nettes, ne? Wenn du Filme gucken willst, und das tut dir eigentlich ziemlich gerne vorm Einschlafen, ist das, glaube ich, wirklich was Schönes, ne? Also habe ich ja auch frühzeitig mal das Angebot gemacht, die Handys zu tauschen, was sie aber sinnvollerweise dann auch einfach nicht getan hat. ZTE heißt, glaube ich, die Firma von dem anderen Handy. Ne? Also das ist, da ist die Videoqualität wiederum ziemlich gut. Und das Nexus läuft auch. Es ist halt so ein bisschen die Optik, die dann für das Gerät spricht. Das war aber irgendwie so, das war mal knackbar, aber bootloaderbar, aber es ist es inzwischen einfach nicht mehr. Und dann hat man da, glaube ich, keine Chance, das irgendwie so auf links zu drehen. Dann kann man natürlich nur Android drauflassen, glaube ich. Ich kann aber mal versuchen. Das hat mit so einem Paket, was ich da habe, irgendwie da funktioniert. Aber weiß nicht. Die Gefahr ist halt immer, dass man das Ding einfach schrottet und überhaupt nichts mehr drauf bekommt. Na, wenn ich mal wieder Bock haben sollte, kann ich ja mal danach googeln, was man mit dem Ding noch so anstellen kann. Weil Android alleine finde ich jetzt doch ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, als Medienspeicher kann das auch wieder durchaus sinnvoll sein. Ja, und dann saß ich gestern Abend noch dran und wollte das Handy halt in dem quasi Zustand haben, wie ich das gewöhnt bin. Und das ist ja auch so ein Ding, also so ein, ja, aber also so ein Windows-Rechner, der ist ja für mich auch in 0, nix so, dass ich zufrieden bin und den Kram gewöhnt. Ein grimmig guckender Passant mit Wauwau, ja. Ja, mit Wauwau, ja. Dann ist es jetzt so irgendwie schief. So. Ja, bei Windows. Ist ja eigentlich so, ich brauche einen Browser und ein E-Mail-Programm. Und das E-Mail-Programm habe ich normalerweise irgendwie fertig irgendwo gespeichert. Das heißt, wenn ich da umziehe, müsste ich eigentlich immer nur das Ding umziehen lassen und fertig ist die Laube. Und den Firefox-Browser habe ich normalerweise auch immer portabel. Aber Neueinrichtungen von Windows führen manchmal auch dazu, dass ich auch die Version einfach dann mal neu aufspiele, also die Chance nutze, um dann ja eine frische Installation dann hinzukriegen. Ich meine, ich habe keine Probleme mit den alten, aber kann ja sein, dass das durchaus hilfreich ist, nicht immer identifiziert werden zu können. Das möchte ich halt nicht. Die Königin, in der ist das alles real. Ich möchte das nicht unbedingt, wenn man es einigermaßen eindämmen kann. Ganz verhindern wird man es nicht können. Oder zumindest ich werde es nicht können. Andere kriegen das sicherlich auch irgendwie hin. Und aber in einem Zustand, so wie es bei mir so ist, ist das noch einigermaßen okay für mich. Ja, wie gesagt, bei Windows ist das relativ schnell gemacht, obwohl ich auch nicht auf die Uhr gucke. Von dem Handy saß ich gestern wirklich wieder 2 Stunden und ja, du brauchst ja doch irgendwelche Signaturen bei E-Mail-Adressen, die dann verschlüsselt sind. Durch Delta-Chat sind die ja deine Mails sowieso verschlüsselt, die man da so schickt, also als Messenger, aber den gleichen Schlüssel verwende ich auch in meinem E-Mail-Programm. Und das funktioniert dann eigentlich sehr gut. Aber da musst du halt die Schlüssel halt auch mal rüber gewuppt kriegen und die möchte man ja dann noch nicht unbedingt über irgendeinen Messenger rüberschicken, sondern eher so direkt von Gerät zu Gerät. Dass die Optik dann auch stimmt. Ich habe einen Launcher, heißt es. Also wenn die Optik der Desktops von so einem Handy, bis das dann wieder passend ist, das dauert dann auch wieder eine halbe Stunde. Und jetzt bin ich aber zufrieden. Also man hat halt keine... Ja, ein Bulli. Keine Absicherung. Bei Firefox geht das ja, glaube ich, ne, dass du dich irgendwie ein Konto errichtest bei Mozilla und dann speichert er ab, was deine Konfiguration so ungefähr ist. Und weiß ich auch, was hier nochmal so hinbastelt. Tatütata. Ja, ein LKW, ja. Tatütata. Aber da habe ich eigentlich auch noch so einen. Am Brunnen. Ja, am Brunnen oder so, ja. Ein Twitter-Plugin, was nicht offiziell auf dem Marktplatz von Firefox ist. Das muss man sich woanders runterladen und dann da versuchen einzubinden. Das geht noch mit Waterfox, also ein Derivat von Firefox. Da. Und also, da ist, glaube ich, da schon. Ja, ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob das Lesezeichen übernimmt oder so. Vertraue ich dann eher auf die portablen Versionen, dass ich die rüberziehen kann, als dass ich mir da so ein Konto anlege. So, Abschluss des Podcasts heute Abend. Wir schreiben das irgendwas, 8:30 haben wir schon, ja. Ich habe eben die kurz ins Bett gebracht. Die lange ist beim Christian Steifen Konzert, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich gönne mir ein Turmbräu Original. Aus der Dose. Dose ist ja nicht gut. Aber das Bier schädelt bei mir irgendwie nicht, obwohl es zu billig war und eigentlich schädeln sollte. Wir werden es morgen erfahren. Ich bin schon gut durch für heute. Das ist auch ein angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch den Schläferz schaffe um 10. Ich wollte auch eigentlich gerade den Schläferz gucken. Und da traf es sich doch ganz gut, dass abends ein neuer läuft. Das ist doch ganz schön, ganz nett. Ja, für die Königin habe ich noch einen Adventskalender gekauft. Und wenn sie das hören sollte, bevor sie morgen nach Hause fährt, verrate ich das schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie unterwegs WLAN hat und die Folge runterlädt. Also kann ich einfach sagen, dass ich hier einen Adventskalender vom 1. FC Köln besorgt habe, weil sie ja in Köln arbeitet. Der aber immerhin fair gehandelt ist. Und das muss man bei Körnern immer gut dazu sagen, dass da irgendwas fair vonstatten gegangen ist. Wow. So. Und mit diesen Worten schließe ich. Wünsche noch einen schönen Tag und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.